Zum Tag der Sonne besuchten die Delegationen der Parteien und Organisationen sowie die Persönlichkeiten verschiedener Länder die Vertretungen der DVJK und legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, in dem sie zusammen sind, die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Unter ihnen waren die Delegationen der Parteien und Organisationen in Kambodscha, Mexiko und Nigeria, der Generalkoordinator der internationalen Abteilung des ZK der Kommunistischen Partei Kubas, der kubanische Vizeminister für Hochschulbildung und zugleich Vorsitzende des kubanischen Komitees für Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas, der Direktor der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Abteilungsleiter des kubanischen Ministeriums für die revolutionären Streitkräfte, der Abteilungschef des mongolischen Ministeriums für die auswärtigen Beziehungen, der erste stellvertretende Generalsekretär der Islamischen Vereinigten Partei Irans, der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und die Mitglieder des Führungsgremiums der Demokratischen Partei Äquatorialguineas.